Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik von Arthur Brown und Kollegen. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Und als Ouvertüre nun eine beliebte Melodie von Richard Wagner. Is it that we creep? Why is it that we seek and seeking do not find, or finding do not know? Mommy. Why is it that we should be born to die, to bear again the birth pangs? It is because it is not you who are seeking. And I am waiting for you, wherever you turn. For I am the I am. Das war eine kleine Suite aus Tracks des Debütalbums von Arthur Browns Kingdom Come. Am Anfang stand die Miniatur mit der bekannten Melodie des Pilgerchors aus Richard Wagners Oper Tannhäuser, allerdings neu getextet und arrangiert von Arthur Brown und dem Ex-Bonzo Doc Duda Band Genie Vivian Stanchel. Brains heißt ihre Wagner-Adaption. Der Text besteht nur aus zwei Zeilen. Wir wollen, dass eure Gehirne die Weiterbildung bezahlen. Wir wollen eure Gehirne, sie gehören der Nation. Danach gab es ein dreiminütiges Medley mit Reprisen von früheren Stücken der LP, ein kurzes philosophisches Traktat über die Frage, warum kriechen wir, creep. Zum Schluss gab es ein wildes Klanggemälde mit dem Titel Creation, die Schöpfung. Die verstörenden Klangaussetzer waren keine Fehler unseres CD-Players, sie waren geplanter Teil der Musik. Das Debütalbum von Kingdom Come erschien 1971 und heißt Galactic Zoo Dossier. Letztes Jahr ist es erneut in CD-Form wiederveröffentlicht worden. Im Booklet beschreibt Arthur Brown die Arbeitsweise der Band. Ganz zu Anfang, 1970, noch zur Zeit, als verschiedene Musiker für die Band ausprobiert wurden, wurde viel improvisiert. Diese Phase von Kingdom Come ist auf einer sehr seltenen Archiv-CD aus dem Jahr 1994 dokumentiert. Jam heißt diese Platte schlicht. Dann wurde im Londoner Bezirk Covent Garden für 3 Monate ein großer Keller gemietet. O-Ton Arthur Brown: Wir machten musikalische Spiele um uns besser kennenzulernen. Irgendjemand fing mit einer Idee an und dann gab man sie an den Nächsten weiter, der damit weitermachen sollte. So konnten wir unser musikalisches Vokabular erweitern und so entwickelten wir die Musik für das erste Album. Galactic Zoo Dossier heißt das Album. Auf der CD-Wiederveröffentlichung von 2010 gibt es auch noch 3 Bonustracks. Einer davon, eine wunderbare frühe Version von Space Plugs, war zu Beginn der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk schon zu hören. Um Arthur Brown geht's heute Nacht noch bis 3 Uhr. Come along now, it's time to go. This is still my ship. Will you kindly go ashore? I'm afraid this isn't a ship. And you're not a captain. Look around you. The mast, the deck, the helm. If you say that you are still the captain of a ship, I see we must resort to stupid use of war. Us peace signs gaily tattooed on the snarling jaws of war. Us politicians drooling over choices glim of war. With gauze flesh sewn across your nose to sift the air from slime. Thank you. Towards the alien! And then suddenly she'll come out with her long dialogue, you know, whisper in the ear. It just shows the elements of your hand. This is the fine. Is that the one that's on the side? Direction, well, I know the things that have gone straight. Through me will I know what I have not seen. Please, I go green. Das waren zwei Nummern vom zweiten Album der Band Kingdom Come mit Arthur Brown. City Melody, eine Kollektivkomposition, und Traffic Song, komponiert von Gitarrist Andy Dalby und Keyboarder Mike Gooch Harris. Beide waren auch schon auf der ersten LP von Kingdom Come mit dabei. Ein oder zwei andere Bandmitglieder waren neu im Spiel beim zweiten Album. Das zweite Album von Arthur Browns Kingdom Come heißt einfach wie die Band, Kingdom Come. Die Platte erschien ursprünglich 1972, letztes Jahr wurde sie erneut als CD wiederveröffentlicht. Zwischen Album Nummer 2 und 3 gab es weiteren Wechsel beim Personal. Der Keyboarder Gooch Harris verließ die Band, für ihn kam Victor Periano und der Drummer Martin Steer hatte auch genug. Sein Nachfolger wurde ein gewisses Bentley Rhythm Ace, eine frühe Drum Machine. Bei Sly and the Family Stone oder Can hat es zu dieser Zeit schon Platten gegeben, auf denen eine Drum Machine zum Einsatz kam, aber nur bei Kraftwerks Album Nummer 2 aus dem Jahr 71 und eben bei Arthur Browns Kingdom Come war die Rhythmusmaschine die einzige Perkussionsquelle, soviel ich weiß. Journey heißt das dritte und letzte Album von Arthur Brown's Kingdom Come. Es wurde im November und Dezember 72 aufgenommen und gemixt. Veröffentlicht wurde es 1973. Hier ist eine Komposition von Gitarrist Andy Dalby und Gooch Harris, dem früheren Keyboarder von Kingdom Come, Come Alive, die Schlussnummer der Original-LP. Die Version, die jetzt zu hören sein wird, ist eine Alternativfassung, die letztes Jahr in einer erweiterten CD-Ausgabe von Journey zugänglich wurde. Kingdom Come mit Come Alive. Joy as I ride on the crest of a wave. I plummet the depths as I smilingly pass through my grave. Wiggling astral chords just to give you a thrill as we go. I take you aboard, we're all so brothers and sisters now. Journey over all the depths of your soul. On the motorway of love. I'm so glad that you were able to go. With my yin in your yang, we fit just like a glove. You start to get warm. your blood is rising and you keep the world alive when you bring it all around and back again. Arthur Browns Kingdom Come mit dem ersten Teil einer Alternativversion des Tracks Come Alive. Das Original findet sich auf dem dritten und letzten Album von Kingdom Come, Journey heißt es. Es verzichtet ganz auf einen Schlagzeuger und überlässt die rhythmische Komponente einer schlichten Rhythmusmaschine, dem Bentley Rhythm Ace. Ende des Jahres 1973 existiert die Band nicht mehr. Arthur Brown sah die Entwicklungsmöglichkeiten als erschöpft an. Im Booklet der letzten CD-Wiederveröffentlichung von Journey wird er mit den Worten zitiert: Ich hatte versucht, durch Musik meine spirituelle Heimat zu finden, konnte jetzt aber so nicht weiterkommen. Arthur Brown hat keinen Hehl daraus gemacht, dass in einer Phase der Band Kingdom Come das Experimentieren mit LSD zur Bandchemie gehörte. Nach Ende der Band Kingdom Come Ende 73 zieht Arthur Brown sich bis auf einen Auftritt im Tommy-Film von Ken Russell für ein Jahr aus dem Musikgeschäft zurück. Im Booklet der Journey-CD wird angemerkt, dass es ihn zur spirituellen Selbstfindung nach Indien zieht. Die nicht offizielle Arthur Brown-Website berichtet, er habe sich aufs Land in die Grafschaft Gloucestershire zurückgezogen und dort meditiert. Dabei sei er den spirituellen Leitlinien von Gurdjieff gefolgt, wie andere desillusionierte Persönlichkeiten aus der Popbranche auch. 1975 wurde dann das erste Soloalbum von Arthur Brown veröffentlicht, Dance, eine handwerklich perfekt gemachte Mainstream-Pop-LP, die mir bis heute nicht so recht gefallen will, mit drei Ausnahmen. Der Schlusspunkt der LP ist ein kurzes Mantra mit dem Titel Is There Nothing Beyond God? Eröffnet wird die LP von einer getriebenen Coverversion des Animal-Hits We Gotta Get Out of This Place und das vierte Stück auf Seite B ist auch wunderbar. Soul Garden, eine Eigenkomposition von Arthur Brown. This world floats in an ocean. guide you to your goal. All the animals draw near, glad to feel such harmony. Walking plants, mirrors that picture you unclothed. Just remember there's a plan. Your best interest at heart. could be your home. Don't feel all alone. This could be your home. Welcome home. Tools are my delight, vibrating you to jellyfish, jellyfish, smoothing out the little chinks in your mind, cutting bumps down to size, slipping in a quick surprise. Feel the motion, spreading out to every part. In from your skin, to your palpitating heart. Yes, sir. Yes, sir. Mechanical masseur. Yes, sir. Yes, sir. Mechanical masseur. Mechanical masseur. Yes, sir. Yes, sir. Mechanical masseur. Orgasms in broad daylight. Orbital intimidation. Hear the call of the padded savior's cry. Direct it wherever you will. Its firm response will always thrill. Feel the motion. Regular, regular. Spreading out to every part. In from your skin. Regular, regular. To your palpitating heart. Yes, sir. Yes, sir. Mechanical master. Yes, sir. Yes, sir. Mechanical master. Mechanical master. Yes, sir. Yes, sir. Mechanical master. Kate was restless. So was Bill. They shared a dream and a machine. One night, it got so involved, intense. Couldn't break away. Last thing to go was the nose. Now they're a cloud of vibrating neutrinos. Thank you. promotion. Regular, regular. Promotion. Regular, regular. Promotion. Regular, regular. Um Arthur Brown und seine Musik geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Musik aus den Jahren 1975, 79 und 82. Los ging's mit einem Track vom 75er-Album Dance. Soul Garden heißt die Nummer. Fast jedes Stück des Albums Dance präsentiert Arthur Brown mit einer anderen Begleitband. Bei Soul Garden waren unverkennbar authentische Reggae-Meister am Werk, unter anderem Errol Nelson, Orgel und Klavier und Charlie Dunbar, Schlagzeug. 1978 hatte Arthur Brown mit Elektronikspezialist Klaus Schulze zusammengearbeitet, im Studio und bei Konzerttourneen Schulzes. Mit Hilfe dann von Klaus Schulze als Executive Producer konnte Arthur Brown 1979 mit Vincent Crane, seinem Partner aus der Zeit der Crazy World of Arthur Brown, ein Album mit Eigenkompositionen einspielen. Das zur Verfügung stehende Finanzbudget ermöglichte sogar die Zusammenarbeit mit einem Symphonieorchester. Die Arrangements dafür schrieb natürlich Vincent Crane. Mitglieder des Frankfurter Symphonieorchesters wurden damals für die Aufnahmen engagiert. Die LP von Brown und Crane heißt Faster Than the Speed of Light. Zu hören war daraus Come and Join the Fun. Der Willkommensgruß richtet sich an potenzielle Bewohner einer psychiatrischen Klinik. Die Nummer ist eine bitterböse Abrechnung mit einer Sorte Psychiatrie, die allein auf chemische Einflussnahme baut und den ein oder anderen Patienten so sehr ruhig stellt, dass von seiner ursprünglichen Persönlichkeit nicht mehr übrig bleibt. Pillen, umsonst, tonnenweise. Hythiumcarbonat und Hyperperidol machen dich impotent und obendrein waschen sie deinen Schädel leer. Wenn du wieder weg willst, ist's aber leider schon zu spät. Vielleicht verwandelt wir dich in jemanden, den du hast. Soweit ein Textausschnitt aus dem Song Come and Join the Fun von Arthur Brown und Vincent Crane. Der Song erschien 1980 auf der LP Faster Than the Speed of Light. Der Schluss dieser Arthur Brown-Trilogie war ein lautmalerischer Song über einen mechanischen Masseur, Mechanical Masseur, ein Track vom 82er Album Requiem. Die Platte entstand in Amerika in Zusammenarbeit mit dem Musiker und Produzenten Earl Manley. Der war früher bei den Sparks gewesen. Als Produzent war er unter anderem für die Runaways und die Long Riders tätig. Hier ist Musik, die Arthur Brown im Jahre 2000 aufnahm, ein Track von dem Album Tantric Lover. Gabriel heißt der Song, ein Fantasieszenario, in dem die Jungfrau Maria in den Erzengel Gabriel verliebt ist. As it sears my face, the desert wind that blows, I can't release this heart of clay. But the feeling's real, and I'll always know what it's like to love through anger, hurt, dismay. There's a look of my life, and I welcome my pay, like a worthy guest at a wedding feast. Will the good and the bad just seem to disappear? I'm what I wanted to be, just seem to matter the least. Now then, did Gabriel or Mary, when Jesus Christ was born, was she so free? Christ bone. Was she so full of passion, their senses were torn? Did she want to own his body, worshipping her human form? Throw his wings away. Did she want him to stay? Or did she want him to stay? It's mixed up with a lot of strange on an angel's wings. We could be far away, but I'll stay right here on a homeless range. And I'll build a house and watch the wild things crash. Did Gabriel or Mary, when Jesus Christ was born, was she so full of a passion their senses were torn? Did she want to own his body, worshipping the human form? Throw his wings away. Did she want him to stay? Did she want him to stay? Gabriel von Arthur Brown. Im Jahr 2002 erschien dieser Blues mit Dissonanzen von Arthur Brown auf dem Album Tantric Lover. Die Nummer ist eher untypisch für die Platte, die anderen Songs haben eher eine entspannte akustisch-Instrumente-Atmosphäre. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Musik von Arthur Brown und Kollegen sind fast zu Ende, und gar nicht erwähnt worden ist bei all dem, dass Arthur Brown seit Ende der 70er Jahre auch als Therapeut für Gruppen und einzelne Klienten tätig ist, zurückgreifend auf seine Erfahrungen mit unterschiedlichen Meditationstechniken. Und Musik spielt in seinem Therapieansatz natürlich auch eine große Rolle. Arthur Brown geht weiterhin auf Tournee und nimmt neue Platten auf. Die neueste, eine hochgradig spannende Zusammenarbeit mit Zenya Rock, einem Gitarristen und Balalaika-Spieler, ist bisher leider nur in Ausschnitten auf YouTube zu erleben. Too Strange heißt das Album, und die Suche danach bei YouTube lohnt sich auf alle Fälle. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr. Jetzt noch ein Track vom Album Tantric Lover. Arthur Brown mit Heartaches. Against a wall, something shutting out the light. We've just lost a dream, but never mind. Life is shifting like the sand, no fixed boundaries in sight. It's a force for change, like the wind. Oh, deep inside, feel the pain, let it hurt, we can go beyond. Those heartaches, when you hold on your heartaches, when you let go your heart breaks, but you know that's what it takes to face your heart. Say I'm callous and unkind, the because of your unhappiness. But I never said I was yours alone. Maybe someday we'll meet again, and we will share a deep love. Just because deep inside you feel the pain, you let it hurt. We can go beyond. Those holidays, when you hold on your heartaches, when you let go your heartbreaks, but you know that's what it takes to face your heartaches. Your heartaches, your when I saw the fear that always made me compromise, what I knew was true here in my heart. It took such a long, long time to finally realize owning anybody is a false start. Oh, inside